Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich wählte die Zeitung, von der er annehmen kann, dass sie auch oder noch von denen gelesen wird, die er nach monatelangem Zaudern ansprechen will. In der Bild-Zeitung weist er deutlich darauf hin, Leute, die am Rand von NPD-Aufmärschen applaudierten, begeben sich an den Rand der Gesellschaft und beklatschten einen Ungeist, der in Deutschland nie wieder herrschen dürfe und nie wieder herrschen werde. Und dann versichert Tillich, die sächsischen Behörden gingen mit aller Härte gegen die rechtsextreme Szene im Lande vor. Diese sächsische Form der Härte bekamen gestern rund 180 rechte Demonstranten in Heidenau zu spüren. Sie hatten sich trotz des Versammlungsverbots in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft versammelt. Erst wurden sie von der Polizei eingekesselt, dann wurden die Personalien festgestellt, doch am Ende beließ es die Polizei bei Platzverweisen. Und natürlich ist das Gedankengut bei vielen noch in den Köpfen, räumt im Deutschlandfunk Michael Kretschmer ein, der CDU-Generalsekretär in Sachsen. Deswegen werde aber jetzt entsprechend gehandelt. Denn das, was wir in Heidenau erlebt haben an Anwürfen, an Entgleisungen, das geht so nicht. Da ist auch in vielen Fällen gar keine Diskussion mehr möglich oder notwendig, sondern da muss einfach der Rechtsstaat arbeiten. Und das könnte dann sogar auf Bundesebene geschehen, nicht aber in Sachsen selbst. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat einen Prüfvorgang angelegt und könnte damit die Ermittlungen im Fall Heidenau an sich ziehen, berichtet der Spiegel. Die strafrechtliche Verfolgung fremdenfeindlicher Umtriebe ist das eine, die Suche nach einer politischen Antwort auf die hohen Flüchtlingszahlen das andere. Gerade mal eine Woche alt ist die Prognose, nach der in diesem Jahr 800.000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen dürften, und schon wird sie in Frage gestellt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier rechnet inzwischen mit 1 Million Menschen. Auf die sei das Land auf Dauer so aber nicht vorbereitet, betont Michael Kretschmer, der CDU-Generalsekretär in Sachsen. Wir können nicht auf längere Zeit, und ich denke schon nicht mal nächstes Jahr mehr, 800.000 Flüchtlinge aufnehmen. Sie sehen ja, Baumärkte, Zeltstädte, Turnhallen. Das geht so nicht. Das hat auch nichts mit einer vernünftigen Unterbringung zu tun. So gewinnt der Vorschlag, Flüchtlingscenter außerhalb Deutschlands und Europas einzurichten, weiter an Gewicht. Manfred Schmidt, der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kann zwar auf 650 neue Mitarbeiter, die Flüchtlingsfälle entscheiden, verweisen, zu denen bis Jahresende nochmal 1.000 und im kommenden Jahr noch einmal 1.000 hinzukommen würden. Dies alles werde die Verfahren beschleunigen, aber ich glaube, wenn wir vor die Schleuser kommen wollen, dann müssen wir zum Beispiel Aufnahmecenter in den Transitländern haben. Dort macht es Sinn, darüber zu entscheiden, gibt es hier dort Flüchtlinge über die Genfer Flüchtlingskonvention. Und wenn wir das dort entscheiden, dann gibt es dann auch den legalen Weg in die Bundesrepublik Deutschland oder nach Europa. Dies könne Deutschland entlasten, ebenso wie ein Einwanderungsgesetz, mit dem der Zuzug eher gesteuert werden könne als mit Asylverfahren, in die auch Menschen etwa vom Balkan gesteckt würden, obwohl dies für sie das falsche Verfahren sei. Hinzu komme aber auch, abgewiesene Asylbewerber schneller zurück in ihre Heimat zu schicken. Was wir aber noch konsequenter machen müssen, ist, dass wir dieses Signal auf sichere Herkunftsländer in die Herkunftsländer zurückspielen. Und das geht nur mit einem konsequenten Vollzug auch der Entscheidungen. Da müssen wir noch schneller werden. Immer größer wird zudem der Druck, in Europa zu mehr Solidarität bei der Verteilung der Flüchtlinge zu kommen. Es fehlt an einer Verständigung in Sachen Drittstaaten. Es gibt keine Einigung über eine faire Quotenregelung. Und es gibt auch kein Notprogramm für diejenigen europäischen Länder, die an der Schengen-Grenze mit dem Zustrom von Flüchtlingen total überfordert sind. Beklagt Rudolf Seiters, heute Präsident des Deutschen Roten Kreuzes und Anfang der 90er Jahre Bundesinnenminister. Schon damals, so berichtet es Seiters, als die EU erst 12 Mitglieder hatte und Deutschland mit bis zu 440.000 Flüchtlingen im Jahr konfrontiert war, habe er erfolglos versucht, bei den anderen EU-Staaten Solidarität einzufordern.